Die Ausländer bezeichnen voller Bewunderung die DEVJK als ein in der Welt beispielloses Paradies, wo die Träume und Ideale des Volkes in Erfüllung gehen. Die ausländischen Persönlichkeiten wie der Vorsitzende des Nepalesischen Literaturforums für das Studium der Songun-Politik und der stellvertretende Gouverneur der Administration der Primorsk-Region von Russland hoben hervor, die DEVJK verteidige trotz der Sanktionen und Erdrosselungsmachenschaften der feindseligen Kräfte gegen die DEVJK mit der Macht von Songun die Souveränität des Landes und schaffe die beste Zivilisation auf dem höchsten Niveau. Die DEVJK sei wirklich erstaunlich. Wenn man die Überlegenheit des Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus erleben wolle, solle man die DEVJK besuchen. Die blendende Entwicklung der DEVJK bestätige die Absurdität der Anti-DEVJK-Demagogie der USA und des Westens. In der DEVJK gäbe es weder Reiche noch Arme, die Gesellschaft sei stabil und die Menschen seien voller Zuversicht auf die Zukunft.